den Wunsch da. Brachte dich vom falschen Pfad. Meine Liebe zu dir unendlich. Hab es gespürt, dass du mir fremd gehst. Du hast mich ausgenutzt, beraubt. Hab an das Gute in dir geglaubt. Doch leider ändert es nichts daran. Du liebst mich nicht. Bedingungslose Liebe, was soll denn schon passieren? Wir haben gestritten, diskutiert, hab dich als Schlampe tituliert. Es ist jetzt wohl vorbei, Mann. Ich fühl mich ganz schön einsam. Dein Herz eingefroren, unsere Liebe leckt verloren. Weil du noch nicht bereit warst, doch du spielst immer weiter, denn du liebst mich nicht. Mich einfach nicht, du liebst mich nicht. Und deshalb lieb ich dich jetzt auch nicht mehr. Du liebst mich nicht, du liebst mich einfach nicht, du liebst mich nicht. Und deshalb lieb ich dich jetzt auch nicht mehr. Ich schwör dir, wenn ich kann, würd ich die Zeit zurückdrehen. Schäm mich Tag für Tag, dir in die Augen zu sehen, babe. Verdammt, das war ein One-Night-Stand. So oft hab ich um dich gekämpft. Hast mich geschlagen, angeschrien. Hast mich erniedrigt, doch ich habe dir verziehen. Ey, jetzt gehen wir wohl dem Ende zu. Doch alles, was ich wollte, warst du. Doch du liebst mich nicht. Du liebst mich nicht. Du liebst mich einfach nicht. Du liebst mich nicht. Und deshalb lieb ich dich jetzt auch nicht mehr. Du liebst mich nicht. Du liebst mich einfach nicht. Reise X.